Kapitel 12 Die Schule der Geduld und der Kampf gegen die Begierden. Erstens. Ohne Geduld in den Kämpfen des Lebens kein Friede. Der Knecht. Mein Herr und Gott, Geduld ist mir sehr vonnöten. Ich sehe es ein, denn mir begegnet in diesem Leben viel Widriges. Was immer ich auch unternehme, um Frieden zu haben, Kampf und Schmerz bleiben mir in meinem Leben nicht erspart. Der Herr. Ganz recht, mein Sohn, aber es ist auch gar nicht mein Wille, dass du einen Frieden suchst, der keiner Versuchung ausgesetzt ist und keine Widerstände kennt. Gerade dann glaube, den Frieden gefunden zu haben, wenn du durch vielerlei Trübsale und Prüfungen geläutert und erprobt wirst. Zweitens. Die Erdenleiden sind das kleinere Übel. Wenn du sagst, du könntest nicht so viel leiden, wie willst du später das Fegfeuer ertragen? Von zwei Übeln soll man immer das geringere wählen. Um also dem kommenden, ewigen Strafgericht zu entgehen, suche das gegenwärtige Leid gleichmütig, um Gottes Willen zu tragen. Oder meinst du, die Menschen dieser Welt hätte nichts oder nur wenig zu tragen? Das wirst du nicht finden, und wenn du auch bei den Verwöhntesten Nachfrage hältst. Drittens. Die Weltkinder kosten ihre Freuden nicht ohne Bitterkeit. Der Knecht. Aber sagst du, sie genießen doch viel Freude und leben nach ihrem eigenen Willen, darum nehmen sie ihre Leiden nicht gar so schwer. Der Herr. Gesetzt, es wäre so. Sie hätten also, was sie wünschen. Wie lange glaubst du, wird das dauern? Siehe, wie Rauch werden die Reichen dieser Welt vergehen. Vergleiche Psalm 37,20. Und kein Nachempfinden der vergangenen Freuden wird ihnen bleiben. Aber auch wenn sie noch leben, werden sie in ihren Freuden vor Bitterkeit, Ekel und Angst keine Ruhe finden. Denn dieselbe Quelle, aus der sie ihre Lebensgenüsse schöpfen, wird ihnen oft zur Quelle schmerzlicher Pein. Es geschieht ihnen recht, denn da sie wider alle Ordnung die eitlen Freuden suchen und ihnen nachlaufen, können sie diese auch nicht ohne Unruhe und Bitterkeit auskosten. Wie kurz, wie trügerisch, wie ordnungswidrig und schändlich sind alle diese Gelüste. Dennoch, sie sehen es nicht ein, so berauscht sind sie und so blind. Wie unvernünftige Tiere rennen sie für einige wenige Freuden des vergänglichen Lebens in den Tod der Seele. Viertens. Deine Freude liegt in der Weltüberwindung und im Verzicht auf niedere Gelüste. Darum, mein Sohn, jage nicht deinen Begierden nach und wende dich ab von deinen Gelüsten. Erfreue dich im Herrn, und er wird dir geben, was dein Herz verlangt. Psalm 37,4 Willst du wahre Freude finden und im Übermaß von mir getröstet werden, dann siehe, aus der Geringschätzung alles Irdischen und aus dem Verzicht auf alle niedrigen Gelüste erwächst dir der Segen und ein überreicher Trost. Je mehr du dich von allem Trost der Geschöpfe zurückziehst, umso erquickender und wirksamer wird der Trost sein, den du bei mir findest. Doch im Anfange wirst du nicht ohne Mühsal, Trauer und Kampf dahin gelangen. Die eingewurzelte Gewohnheit wird dir im Wege stehen. Sie kann aber durch die bessere Gewohnheit überwunden werden. Der Leib zeigt sich zwar rebellisch, die Glut des Geistes aber zügelt ihn. Die alte Schlange, Offenbarung 12,9, wird dich zum erbitterten Kampfe reizen, das Gebet jedoch verscheucht sie. Auch die nützliche Arbeit wird ihr den Hauptzugang versperren.